Aus Anlass des 52. Jahrestages des Arbeitsbeginns des Genossen Kim Jong-il im Zirkel der Partei der Arbeit Koreas fand am 18. Juni im Kulturpalast des Volkes in Pyongyang eine zentrale Veranstaltung statt. Daran nahmen teil die leitenden Funktionäre der Partei, des Staates und der Armee, darunter Kim Jong-nam, Hwang Byung-so, Park Bong-zu und Choi Ryong-hae und der Vorsitzende einer befreundeten Partei, die Funktionäre der Partei, Militär- und Machtorgane, Massenorganisationen, Ministerien, zentralen Institutionen, Offiziere und Soldaten der koreanischen Volksarmee und koreanischen Volkstruppen des Inneren, Mitarbeiter der Organe, Werke und Betriebe sowie Aktivisten der Stadt Pyongyang. Choi Ryong-hae, Mitglied des Präsidiums des Politbüros und stellvertretender Vorsitzender des Zirkels der Partei der Arbeit Koreas, hob in seinem Referat hervor: Der ganze Verlauf der Parteiführung durch Genossen Kim Jong-il ist geprägt von seinen unvergänglichen Verdiensten mit origineller Idee und Theorie für Parteiaufbau und hervorragender Führung, die Partei der Arbeit Koreas zur Partei von Führer und zur revolutionären Partei von Zuze entwickelt zu haben. Die ruhmreiche Geschichte unserer Partei unter Führung vom Genossen Kim Jong-il und die unvergänglichen Verdienste und reichen Erfahrungen auf diesem Wege werden als enzyklopädisches Lehrbuch für Aufbau der revolutionären Partei unserer Zeit und als wertvoller Reichtum, der den siegreichen Fortschritt der koreanischen Revolution und den Sieg der Sache für die Souveränität der Volksmassen garantiert, ewig glänzen. Die Verdienste des Genossen Kim Jong-il um Aufbau der Partei von Zuze wird heute vom Genossen Kim Jong-un erfolgreich fortgesetzt und weiterentwickelt. Unter dem Banner des großen Kim Il-sungismus und Kim Jong-ilismus streitet die Partei der Arbeit Koreas nach dem neuen Meilenstein für Ausführung der Sache der koreanischen Revolution, den der 7. Parteitag der Partei gesetzt hat, im Kampf für den endgültigen Sieg voran. Unter hervorragender und bewährter Führung von Genossen Kim Jong-un wird sie auch in der Zukunft Sieg und Ruhm erlangen. Am gleichen Tag gab es aus demselben Anlass Veranstaltungen in allen Bezirken, Städten und Kreisen.